sieht für dich die Welt mal trübe aus, gibt's kaum eine Hoffnung mehr. Bist mit deinem Schmerz allein zu Haus, dann nimm es nur nicht zu schwer. Ist vielleicht dein Schatz mal bös mit dir, will dich nimmer wiedersehen. Meint es doch nicht so und glaube mir, das wird auch vorübergehen. Es wird ja alles wieder gut, nur ein kleines bisschen Mut lässt das Glück dich auch manchmal allein. Es wird ja immer wieder Mai, auch dein Kummer geht vorbei und du brauchst nicht mehr traurig zu sein. Denn es kann nicht jeden Tag die Sonne scheinen. Und wer lacht, der muss auch hin und wieder weinen. Es wird ja alles wieder gut, nur ein kleines bisschen Mut lässt das Glück dich auch manchmal allein. Jeden Tag die Sonne scheinen. Und wer lacht, der muss auch hin und wieder weinen. Es wird ja alles wieder gut, nur ein kleines bisschen Mut lässt das Glück dich auch manchmal allein. Brauchst du denn noch nicht traurig zu sein?